Und wenn gesagt wurde, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, und an der Stunde gibt es keinen Zweifel, sagtet ihr, wir wissen nicht, was die Stunde ist. Wir stellen ja nur Mutmaßungen an und sind gar nicht überzeugt.